Einen besseren Albtraum als ein Zugunglück gibt es in einem Schlafwagenabteil sicher nicht. Das war eine Schnapsidee, mit diesem Vampir-Express die Karpaten zu überqueren. Ich hätte doch ab Tirana fliegen sollen. Heiß ist es hier. Eine klare Sommernacht. Meine Begleiterin fühlt sich sicher wohler als ich. In ihrer stillen Welt. Aus unzähligen Pinselstrichen. Ich hätte nie gedacht, dass ich gerade aus Albanien ein so wundervolles Mädchenporträt mitnehmen würde. Ich wollte den letzten Abend meiner anstrengenden Reise quer durch Südosteuropa möglichst schnell hinter mich bringen. Ich suchte ein Restaurant, als mir auf der belebten Straße eine junge Frau auffiel. Sie trug ein helles, weites, altmodisches Kleid, das in der hereinbrechenden Dämmerung geradezu strahlte. Sie lief über die Straße, direkt an mir vorbei. Sie sah mich an. Sie hatte blaue, schimmernde Augen. Ihr Blick war ängstlich, als suchte sie Hilfe. Sie zwängte sich durch die geschäftige, teilnahmslose Menschenmenge. Trotz ihres auffälligen Benehmens beachtete sie außer mir niemand. Als wäre sie nichts. Ich hatte den Eindruck, als müsse sie in der feindlichen Menge jeden Augenblick untergehen. Ich folgte ihr. Sie verschwand, dann tauchte sie wieder auf. Ich nahm sie fast gleichzeitig an verschiedenen Orten wahr. An einer Straßenecke blieb sie stehen. Bevor sie in der engen, dunklen Gasse verschwunden war, spürte ich ihren Blick. Wo bist du? Sie war doch hier abgebogen. Plötzlich entdeckte ich sie. Jetzt hab ich sie ging in einen Laden hinein. Antik stand auf dem Ladenschild. Eine etwas hochtrabende Bezeichnung für einen Trödler. Zumal der Laden ziemlich verstaubt aussah. Hallo! Hallo! Wo ist das Mädchen? I'm seeking this young girl. Sie sind Deutsche. Ja, ich suche das Mädchen. Kommen Sie rein. Oh, ich habe schöne Sachen da. Ihre Sachen interessieren mich nicht. Wo ist sie? Wo sehen Sie sich in aller Ruhe um? Hinten kocht mir das Wasser. Ist das ein Witz? Ich will mit dem Mädchen reden. Ich bin der alte Elias. Elias Dursanu. Wer sind Sie? Ich heiße Sven Viborny, Herr... Elias. Sagen Sie, Elias. Sie sprechen gut Deutsch. Ja, ich war als Lehrling in Wien vor 50 Jahren. Mit 15 war das eine Weltreise. Bis Bukarest. 2 Tage mit dem Zug, dann die Donau hoch und dann in Wien war ich bei der Tante. Ah, ja. Teppiche, Stoffe, viel Ware, gut. Schöne Ware. Unten am Quai, das war... Herr Elias, vor einer Minute betrat ein Mädchen Ihren Laden. Junger Mann, ich bin hier allein. Wo sollte ein Mädchen hier suchen? Ich bin alt. Überall. Verstehen Sie? Alt oder nicht alt, sie muss doch da sein. Als ich so jung war wie Sie. Viel Eifersucht und viel Liebe. Ich bin doch nicht verrückt. Sie sind Tourist. Nein, ich bin für die UNESCO als Berater unterwegs. Es geht um die Ausstattung von Kinderkrankenhäusern. Spitäler für Kinder. Sie sind Doktor. Nein, nein, ich bin kein Arzt. Ah, das Wasser kocht. Ich mache Kaffee. Sie werden mir alles erzählen. Da gibt es nichts zu erzählen. Oh, so erzählen, gibt es immer viel. Sehen Sie sich nur die vielen schönen Sachen hier an. Ich komme gleich. Ich lasse mich von dem Alten einlullen. Er muss sie doch gesehen haben. Ob sie seine Tochter ist? Warum verleugnet er sie? Dass man von sowas leben kann? Bilder hat er auch. Ein schönes Porträt. Es hat etwas Ungewöhnliches. Eine hübsche Frau. Sie sieht gar nicht südländisch aus. Da ist sowas wie Sehnsucht in ihren Augen. Das angedeutete Lächeln ist wohl für ihren Geliebten bestimmt. Ah ja! Das Bild ist sehr schön. So, hier ist der Kaffee. Kommen Sie, junger Mann. Ja. Danke. Das Bild hat früher in der Stadt einer bekannten Familie gehört. Der Familie Bogelatsch. Danke, so. Mein Vater, der war befreundet mit dem alten Bogelatsch. Der hatte früher einen Gasthof in der Stadt. Heute ist es das Hotel Excelsior. Da wohne ich. Ach so. Ja, der Bogelatsch hat alles versoffen. Alles. Das Bild, das war immer in unserer Wohnung. Das hat eine Geschichte. Ich will es nicht verkaufen. Meine Frau würde mir das nie verzeihen. Aber ich wollte gar nicht. Wo ist denn Ihre Frau? Frau? Da unten. Ich habe schon 12 Jahre meine Frau da unten. Gestorben ist sie. Oh. Ja, und Ihre Tochter? Junge Mann. Ich habe keine Tochter. Ich wollte eine, ja, ich wollte eine. So hübsch wie das Mädchen auf dem Bild. Ja. So. Jedes Jahr werden die Bilder schwerer. Ja, das Licht ist schlecht. Bilder leben am Tag. Sie müssen kommen gleich in der Früh, wenn das Licht noch nicht müde ist. Aber jetzt werden Sie Hunger haben, ja. Der Alte beteuerte, kein Mädchen gesehen zu haben. Er lebe allein. Außer ihm habe nur noch die Mira Schlüssel, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das ihm den Laden aufräume. Wir tranken einen hervorragenden Schnaps. Dazu aßen wir hauchdünne Scheiben einer scharf gewürzten Eselsalami mit Weißbrot und eingelegten Paprika mit viel Knoblauch. Es war eine köstliche Mahlzeit. Elias erzählte viel. Und die Jahrzehnte seines bewegten Lebens kamen mit abnehmendem Flascheninhalt immer mehr durcheinander. Ja, und so war ich das erste Mal verliebt. Ja, es war bestimmt 1935, ja, und wie? Wiener Prater, blitte Liebe, ja. So hat mein Herz gemacht, beim ersten Kuss. Ich kam sehr spät ins Hotel, getragen von einer mächtigen Knoblauch- und Schnapswelle. Als ich am nächsten Tag aufwachte, es war der Tag meiner Abreise, war das Gesicht der Unbekannten, der ich gefolgt war, irgendwie verblasst. Ich sah nur noch das Porträt aus dem Trödlerladen. Ich redete mir ein, ich müsse mich von Elias, dem schrulligen Alten, verabschieden. Aber in Wirklichkeit wollte ich das Bild sehen. sehen. Das war zu wenig. Ich wollte dem Bild begegnen. Guten Morgen, Elias. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Gut und kurz. Ich wusste, dass Sie kommen. Ich habe in der Nacht ein Buch in Deutsch gelesen. Vielleicht rede ich heute besser. Gott weiß. Sie sprechen doch sehr gut. Sie wollen das Bild sehen, nicht wahr? Ich widersprach nicht. Elias nahm das Bild und trug es zu der Glastür. Etwas ratlos stellte er es auf den kalten, staubigen Kachelboden. Das Bild stand noch im Schatten, angelehnt an eine Holzkiste. Elias hinkte nach hinten. Er gab vor, einen Putzlappen zu holen. Er spürte wohl, dass ich anbiss, dass mich das Bild in seinen Bann zog. Elias war ein alter Fuchs. Wir waren das erste Mal allein. Das Mädchen sah bezaubernd aus. Die Sonne brauchte noch eine Weile, bis sie das Bild erreichte. Ich fand es unerträglich und entwürdigend, dass die Sonnenstrahlen das Porträt durch die abgegriffene und schmutzige Glasscheibe berühren sollten. Ich nahm das Bild und trug es vorsichtig hinaus. Die Gasse war noch menschenleer. Neben dem Ladeneingang stand eine Holzbank. Ich stellte das Bild darauf in die schräge Morgensonne und betrachtete es. Sie kniff die Augen fast unmerklich zusammen. Ich drehte mich um, ging ein paar Schritte weg und wartete. Ich fühlte ihren Blick im Rücken. Ich drehte mich um. Ihre blauen Augen folgten mir. Sie sahen mich verwundert an. In dem Augenblick wusste ich, dass ich sie mitnehmen musste. Sven, ich bin glücklich, dass du wieder da bist. Du hast mich ganze 3 Wochen allein gelassen. Aber Nicole, ich habe dir doch geschrieben. Die erste Karte kam erst gestern. Die Post geht so lange. Deswegen habe ich die letzte Karte gar nicht erst eingesteckt. Hier. Dort hast du gewohnt? Das ist das Excelsior. Ein ehrwürdiges Hotel mit viel Tradition und wenig Warmwasser. Und die Mädchen dort unten? Sind sie hübsch? Ausnehmend hübsch. Und verführerisch. Warst du brav? Ich war sehr brav. Aber ein Mädchen habe ich mitgenommen. Wie bitte? Lass dich überraschen. Wir gehen noch zu mir, ja? Ist es nicht zu spät? Nein, dafür ist es nie zu spät. Wir verließen in Hochstimmung und als letzte Gäste das Lokal. Nicole war wunderschön. Ich konnte es kaum erwarten, sie in meinen Armen zu halten. Also, ich wäre nicht mehr mit dem Auto gefahren. Ja, bin ich mit dem Auto gefahren? Komm. Ja, sowas. Ich habe mich schon gewundert, warum das Taxi umsonst war. Bist du albern? Ich sehe nichts. Mach bitte Licht. Moment, gib mir deine Hand. So, komm. Vorsicht. Ja, so, noch ein Stückchen. So, hier bleibst du stehen. Ich will dir jemanden vorstellen. Was? Achtung. Das ist sie. Die schöne Unbekannte. Gefällt sie dir? Du magst doch eher moderne Sachen. Ja, das Bild hat mir gefallen. Ich weiß nicht. Ich mag keine Porträts in der Wohnung. Ich fühle mich beobachtet. Was hast du? Gar nichts. Das Gesicht auf dem Bild, das hat so einen doofen Ausdruck. Das regt mich ganz einfach auf. Du bist auf das Bild eifersüchtig? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du, es ist 2:30. Ich bin nicht bereit, über Malerei zu diskutieren. Ich gehe schlafen. Verloren. Du wirst verloren. Wer bist du? Lass mich. Lass mich! Sven! Sven! Warum bist du nicht im Bett? Ich konnte nicht schlafen. Hast du ein Rendezvous mit deinem Bild? Ich sitze ganz einfach da. Ich habe oben Schritte gehört. Blödsinn. Das ist das Gewitter. Komm rauf, sonst schlaf ich nicht mehr ein. Was war das? Es kam von unten. Ich sehe mal nach. Wieso ist das Fenster offen? Merkwürdig. Man könnte meinen, das Bild leuchtet. Wie hieß sie wohl? Und wann lebte sie? Und wo? Du hörst mich doch. Du hilfst mir. Das ist nicht möglich. Sven! Du hilfst kommst du? Mir. Ich komme schon. Das Fenster. Das Fenster war offen. Und dann sagt mir der Direktor, eine erfahrene Lehrerin dürfe die Aussagen von Kindern nicht ernst nehmen. Verstehst du das? Sven, hörst du mir zu? Ja, selbstverständlich. Also seitdem du zurück bist, ist bei dir nichts mehr selbstverständlich. Ich möchte wissen, was du dort unten gemacht hast. Aber Nicole... Von wem hast du das Bild? Ist es ein Andenken? An eine tolle Balkan-Liebesnacht? Ach, Nicole. Fehlt dir was bei mir? Soll ich mich mit Knoblauch einreiben? Nicole, du machst dich lächerlich. Ich? Und wie ist es mit dir? Du verbringst vor dem Bild deine Freizeit. Du hockst reglos da und starrst es an. Und nicht nur das. Du sprichst mit dem Bild. Das stimmt nicht. Ich sah dich vom Garten aus. Also das geht zu weit. Ja, das stimmt. Und jetzt hör mir mal gut zu. Wenn du willst, dass wir weiter zusammenbleiben, dann wirst du das Bild weggeben. Warum? Merkst du denn überhaupt nicht, wie du dich verändert hast? Ich will den Schund nicht mehr sehen. Nicole war wie besessen. Das Bild müsse weg. Aber ich wollte es nicht verlieren. Besser gesagt, ich wollte das Mädchen nicht verlieren. Ich konnte mir mein Zuhause ohne diese junge Frau nicht mehr vorstellen. Ich brauchte ein sicheres Versteck. Der Dachboden fiel mir ein. Er war voll von altem Gerümpel. Alte Kisten, Küchengeräte, Werkzeug, ein rostiger Kinderwagen, Badewannen, verschimmelte Bücher, alles dreckig und verstaubt. Ich musste gründlich aufräumen. Zeit genug hatte ich, denn Nicole war 2 Wochen unterwegs. Ich entdeckte alte Briefe, Fotoalben, Zeitungsstapel, vergilbte Tischtücher. Ballkleider. Sogar meine Schulhefte waren darunter. Obwohl mich diese Zeugnisse vergangener Zeiten faszinierten, musste ich meine Neugierde erst einmal zügeln, denn ich brauchte einige Tage, bis alles aufgeräumt und halbwegs sauber war. Ich hatte nicht vor, mit meiner Bildfrau hier oben zu wohnen. Das wäre wohl etwas übertrieben gewesen, aber ich wollte für das Porträt ein passendes Ambiente schaffen. Weder Gerümpel noch kahle Wände schienen mir eine geeignete Umgebung. Also mussten noch einige Möbel hinauf. Dann war es soweit. Der Umzug konnte vonstatten gehen. Ich stand verlegen vor dem Bild. Irgendwie sah sie mich misstrauisch an. Ihr Lächeln war abwartend. Sie gab mir stumm zu verstehen, dass sie diese Umquartierung auf den Dachboden nicht widerstandslos hinnehmen würde. Aber mir blieb keine andere Wahl. Es war gegen Mitternacht, als ich das Bild mit einem unguten Gefühl hinauftrug. Als ich es in den Schrank sperrte, fühlte ich mich irgendwie schäbig. Ich ging gleich schlafen. Das Bild hing an der alten Stelle. Aber ihr Gesicht trat aus dem Bild heraus. Nein, die ganze Gestalt schien sich aus dem Bild zu lösen. Sie trat aus dem Bild heraus. Ihre Haut war blass, wie aus Elfenbein. Die Haare wirkten grau. Die Augen waren dunkel, wie erloschen. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Wie eine Totenmaske ging es mir durch den Kopf. Ich hatte nicht die Kraft, Licht anzumachen. Lass uns tanzen. Die ganze Nacht. Das ganze Leben. Sie schwebte an mir vorbei. Langsam und lautlos glitt sie in die Dunkelheit. In den Garten hinaus, als verschwinde sie für immer. Ich raffte mich auf und machte Licht. Das Bild war weg. Natürlich. Ich hatte es auf den Dachboden getragen. Aber ich wagte nicht nachzusehen, ob das Bild wirklich noch dort war. Ich hatte einfach nicht den Mut. Wie, Bonnie? Hallo, Sven. Schläfst du noch, du Murmeltier? Jetzt nicht mehr. Ich komme am Freitag zurück. Bist du zu Hause? Ja, ich freue mich. Sven, und das Bild? Das ist weg, Nicole. Ach, du bist lieb. Also in 4 Tagen. Ich komme gegen 7. Bis dann. Ja. Es kostete mich einige Überwindung, hinaufzugehen. Das Bild war da. Das Gesicht ließ sich nichts anmerken. Es sah mich arglos an, als wäre in der letzten Nacht nichts geschehen. Dennoch hatte ich ein schlechtes Gewissen. Deswegen verbrachte ich in den nächsten Tagen tagsüber viel Zeit mit ihr. Ich wollte sie so wenig wie möglich allein lassen. Abends sperrte ich den Dachboden ab. Doch in der Nacht wurde das Haus lebendig. Ich traf sie unvermutet an verschiedenen Orten, aber sie beachtete mich nicht. Es machte den Eindruck, als suche sie jemanden. Wo bist du denn so lange? Nicole, ich war im Badezimmer, entschuldige. Komm rein. Oh, du siehst blendend aus. Oh, du hast deine Möbel umgestellt. Ja, ja, es hat sich viel angesammelt. Du hattest recht. An die leere Stelle gehört ein Bild. Ich hab dir etwas mitgebracht. Schau, es ist eine schöne Landschaft. Es ist nicht zu modern. Gefällt es dir? Ja. Das ist sehr nett von dir, Nicole. Ah, bin ich froh. Komm, wir hängen es auf. Der Abend war recht amüsant. Wir lachten viel. Nicole fragte nicht, wo das Porträt sei, und ich sagte auch nichts. Sie empfand ihre strikte Abneigung dagegen sicher als übertrieben und wollte unsere Verstimmung vergessen machen. Sie war reizend. Und wir hatten schöne Stunden miteinander. Sie schlief in meinen Armen ein. Mein Liebster, lebe wohl. Ich liebe dich. Mein Leben gehört dir. Was ist los? Ich hatte einen schrecklichen Traum. Beruhig dich. Es ist alles in Ordnung. Was hast du geträumt? Ich kann nicht. Später. Ich hole dir was zu trinken. Danke. Ich muss an die frische Luft. Wo gehst du hin? Auf die Terrasse. Ich war noch so verschlafen, dass ich für ein paar Augenblicke vergaß, dass wir nicht allein waren. Nicole, was ist los? Was hast du? Dort drüben war eine Frau. Was für eine Frau? In einem hellen Kleid. Das ist nicht möglich, Nicole. Doch, sie ging auf mich zu. Das ist die Aufregung von deinem Albtraum. Sven, ich bin nicht hysterisch. Es ist niemand da, Nicole. Wenn du willst, sehe ich mich im Garten um. Nein, bleib hier. Ich habe sie wirklich gesehen. Erst der entsetzliche Traum und jetzt das. Was hast du geträumt, Nicole? Ich sprang unter einen Zug. Ich sah mich selbst unter den Rädern. Ist dir gut? Komm, wir gehen ins Bett, ja? Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Am nächsten Morgen schien Nicole alles vergessen zu haben. Es ist schön, mit dir aufzuwachen. Hast du noch keinen Hunger? Doch. Ich mache uns ein schönes Frühstück. Fabelhafte Idee. Sven! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich komme! Was? Wie ist das denn passiert? Ja, das frage ich dich auch. Das ist doch nicht möglich, dass der Rahmen völlig auseinanderbricht, wenn das Bild runterfällt. Und die Leinwand ist sogar zerrissen. Das ist unglaublich. Unmöglich ist das! Sven, ich kann akzeptieren, dass dir diese Landschaftsszene nicht gefällt. Nicole! Aber sowas, das ist zu viel! Willst du damit sagen, dass ich das bin? Also Nicole, Du, ich bin nicht schwachsinnig. Wer soll es denn sonst gemacht haben? Hä? In der Nacht? Nicole, ich weiß nicht, wie das Bild... Der Haken sitzt fest in der Wand. Kannst du mir erklären, wie das Bild ganz von selbst runterfallen kann? Nein, das kann ich momentan nicht. Eben. Und ich sag dir noch etwas. In letzter Zeit bist du sowieso wie abwesend. Ich weiß nicht, was ich hier noch zu suchen habe. Es ist Schluss mit uns. Nicole meinte es diesmal ernst. Ich musste mich entscheiden, mit wem ich mein Leben teilen wollte. Obwohl es wahrscheinlich in den Ohren eines Unbeteiligten albern klingen mag, fiel mir die Entscheidung für Nicole nicht leicht. Das Bild musste nun endgültig weg. Es war für mich unvorstellbar, das Porträt in den erstbesten Laden zu tragen. Das Mädchen sollte zurück zu Elias. Das war die einzige Alternative, die für mich in Frage kam. Ich schrieb Elias einen langen Brief, in dem ich meine angeblichen Gründe für die Bildrückgabe erläuterte. Ich machte ihm gleich ein, wie ich meinte, großzügiges Angebot, denn ich wollte die schmerzhafte Sache möglichst schnell hinter mich bringen. Nicole blieb eingeschnappt. Es war leicht zu erraten, dass ihre zwar unausgesprochene, aber dennoch unabdingbare Bedingung für unsere Versöhnung, das Anbringen des ledierten Landschaftsbildes an seinem, wie sie gewiss empfand, angestammten Platz war. Ich sah mich also gezwungen, die hässliche Landschaft zu einem Restaurator zu tragen. Es war ein Kunststück, diesen hochnäsigen Experten, der ständig von wertvollen, meistens katalogisierten Objekten umgeben war, überhaupt in ein Restaurant zu locken. Nachdem dieser auf den ersten Blick asketisch wirkende Mann Unmengen an teuren Speisen vertilgt hatte, rang ich ihm ein Versprechen ab, seine begnadete Hand umgehend an diese Missgeburt in Öl zu legen. Ich erreichte damit etwas schier Unmögliches. Als hätte ich die Erlaubnis bekommen, das schottische Parlament in einem geblümten Rock zu betreten. Meine Hochstimmung sank deutlich, als ich später die Rechnung des unverschämten Restaurators und dann noch die Antwort von Elias bekam. Elias schilderte seine unzähligen Krankheiten, deren Symptombeschreibungen er der Sprache nach zweifellos einem veralteten deutschen Lehrbuch für angehende Veterinärmediziner entnommen hatte. Nach einer vierseitigen Schilderung seiner misslichen gesundheitlichen und geschäftlichen Lage kam eine winzige Zeile, die das Wesentliche enthielt. Er war bereit, ein Drittel des Bildpreises zu erstatten. Alle Nebenkosten gingen, wie erwartet, zu meinen Lasten. Ich biss die Zähne zusammen. Elias hatte die besseren Karten, und ich ertappte mich dabei, die hohen Aufwendungen als eine gewisse Genugtuung zu empfinden, als Beruhigung meines schlechten Gewissens. Ich beschäftigte mich mit den Vorbereitungen auf die eigentliche Schandtat, die Rücksendung. Aber ich schob den Augenblick der endgültigen Trennung, der von mir veranlassten Verbannung, immer weiter hinaus. Solange es ging, mied ich den Dachboden. Ich war zu feige, ihr gegenüberzutreten. Doch eines Abends musste es sein. Ich blieb einige Schritte vor dem versperrten Schrank stehen. Schon etliche Tage war ich nicht oben gewesen. Die von mir mühsam herbeigeführte Leichtigkeit der letzten Tage war verflogen. Ich fühlte mich mies mit der Verpackung in der Hand. Ich legte den großen, länglichen Karton auf den Boden und öffnete ihn. Wieder zögerte ich, die Schranktür aufzumachen. Mir war, als spürte ich einen Blick in meinem Nacken. Es kostete mich Mühe, aber ich drehte mich nicht um, sondern steckte den Schlüssel mit meiner verschwitzten Hand in das ausgeleierte, rostige Schloss. Verdutzt starrte ich das Bild an. Das Mädchen war nicht mehr drauf. Auf dem Hintergrund war nicht einmal ihre Silhouette zu erkennen. Sie war vom Bild verschwunden. Ich hatte ein Gefühl, als stünde ich mit dem Rücken an einem eiskalten Felsen. Wie von allein drehte sich mein Kopf und meine Augen suchten den halbdunklen Raum ab. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um die Fassung nicht zu verlieren. Der Karton, den ich mitgebracht hatte, war in Wirklichkeit ein Sarg. In ihm lag reglos das Mädchen. Ihr Gesicht war von vielen unverheilten Verletzungen entstellt. Sie war kaum zu erkennen. Auf ihrer Brust lag ein Heft mit einem eingeprägten Notenschlüssel darauf. Ihre Hände waren zugedeckt. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, als fehle ihr die linke Hand. Ich stand reglos da, wagte nicht, den Schweiß von meiner Stirn abzuwischen. Mit Entsetzen nahm ich wahr, dass sich ihre rechte Hand bewegte. Die Zuckungen waren immer deutlicher zu sehen. Die Hand bewegte sich unter dem Tuch, als spielte sie auf einer imaginären Geige. Ihre Finger krümmten sich, als hielten sie einen Bogen. Dabei glitt das Tuch herab und ihr linker Arm endete tatsächlich in einer offenen Wunde am Handgelenk. Jetzt richtete sich ihr Körper auf. Sie bewegte sich, ohne den Boden zu berühren, direkt auf mich zu. Ihre Augenhöhlen waren leer. Ich stand zwischen ihr und dem Bild. Ich wollte ausweichen, aber meine Beine gehorchten nicht mehr. Ich geriet in Panik, aber ich konnte nicht einmal schreien. Ich war wie gelähmt. Sie schwebte immer näher. Ihre rechte Hand bewegte sich ruckartig. Das Letzte, was ich noch wahrnahm, waren ihre Tränen. Sie traten aus den leeren Augenhöhlen. Dann sackte ich zusammen. Am nächsten Tag schickte ich das schwere Paket zu Elias nach Tirana. Doch als ich nach Hause kam, zog es mich unwillkürlich wieder auf den Dachboden. Ich stieß auf die alte Holzkiste, in der ich das letzte Mal die alten Papiere, Fotoalben und Bücher entdeckt hatte. Ich öffnete sie und begann, eingehüllt in eine Staubwolke, die Kiste zu leeren. Ich freute mich über die alten Baupläne meines Hauses und sah sie schon irgendwo im Hauseingang hängen. Ich grub weiter. Ganz unten entdeckte ich eine schwere, abgesperrte Holzkassette. Mit der sanften Gewalt eines Schraubenziehers war sie leicht zu öffnen. Gleich obenauf lagen, mit einer dunkelroten Schleife gebunden, Briefe. Der oberste Brief war am 15. Mai 1911 abgestempelt worden. Alle Briefe waren an meinen Urgroßvater, Johann Gottfried Wiborny, adressiert. Zögernd riss ich die Schleife auf und nahm den ersten Brief in die Hand. Die Schrift, eindeutig die einer Frau, war für mich ungewohnt. Es dauerte eine Weile, bis ich alles entziffern konnte. Die Unterschrift war gut leserlich: Marie-Louise. Meine Urgroßmutter hieß Kunhilde. Umso gespannter war ich auf die Briefe dieser Unbekannten. Ich begann zu lesen. Lieber Johann, deine Zeilen machen mich glücklich und verlegen zugleich, denn deine Sehnsucht nimmt mir den Atem. Ich erlebe jeden Abend vor dem Einschlafen unsere Begegnung in der langen Ballnacht, als du mich in deine Arme nahmst. Ich spüre deine Hände, mein Kopf dreht sich, wie an jenem wundervollen Abend. Sei mir bitte nicht böse, aber ich kann mit dir unmöglich fortfahren, denn ich muss zum Professor Lauterbach nach Berlin vorspielen. Ich wählte die Sonate von Schumann, die du von mir gehört hast. Sei unbesorgt. Deine leidenschaftlichen Zeilen haben mich in keiner Weise beleidigt. Ich wünsche nichts sehnlicher als deine Aufrichtigkeit. Dein Gefühl bedeutet mir mehr, als du vielleicht aus meinen ungeschickten Worten herauslesen kannst. Bitte lass uns Atem holen, bevor wir ineinander aufgehen. Mit den aufrichtigen Grüßen, Marie-Louise. Mein geliebter Johann, deine Zeilen bewegten mich zu Tränen. Ich wollte dich nicht verletzen. Gott behüte. Ich wusste, dass du vor unserer Begegnung nicht allein gelebt hast. Ich wollte dich danach nicht fragen. Ich wollte davon nichts wissen. Die Verlobung zu lösen ist für dich sicher sehr schwer oder sogar unmöglich. Ich will nicht, dass du meinetwegen existenziellen Problemen ausgesetzt wirst. Glaube mir, dass ich meine Geige für dich singen lasse, auch wenn du sehr weit von mir bist. Auch ich wünsche mir nichts sehnlicher als dein zu sein. Ich küsse dich, wie niemanden zuvor. Deine Marie-Louise. Mein Liebster, ich erfuhr, dass sich mein Engagement in Karlsbad noch um 2 Wochen verlängern wird. Die Einsamkeit ist schrecklich. Du hast zumindest mein Porträt, das du von mir hast anfertigen lassen, zu dem du flüchten kannst. Ich schreibe dir, weil ich dich mehr als je zuvor brauche. Ich muss dir etwas mitteilen, was unser Leben verändern wird. was mir eine große Freude ist und was mich auch mit Sorge erfüllt. Ich erwarte ein Kind. Es ist unser Kind. Leben von dir, das in mir wächst. Ich konnte dir dies nicht mehr länger verheimlichen. Die Zeit ist unerbittlich. Du kannst das Gespräch mit deinem Vater, der sich von deiner Verlobung die Lösung seiner finanziellen Schwierigkeiten verspricht, nicht mehr aufschieben. Du hast gewiss einiges auszufechten. Ich will diese schwere Zeit mit dir durchstehen. Bitte schreibe mir, wann wir vor deine Eltern treten wollen. Schreibe schnell. Deine Worte geben mir Kraft, diese Einsamkeit und die Anspannung zu ertragen. Deine liebende Marie-Louise. Mein Liebster, ich erfuhr zufällig von deiner bevorstehenden Abreise. Allein dies hat mich ans Ende meiner Kräfte gebracht. Warum dein Schweigen? Ich lief zum Bahnhof, um dich zu sprechen, aber es war zu spät, ich brach zusammen. Ich hoffe, dass mein Kind, dieses ahnungslose, unschuldige Wesen, diesen Zwischenfall ohne Schaden überstand. Niemand weiß, wo du hinfährst und wann du zurückkommst. Mir ist bange ums Herz. Was kann es gewesen sein, das dich zu dieser Flucht zwang? Das erste Mal kommt mir der schreckliche Gedanke, dass ich dich nicht mehr wiedersehen werde. Deine Marie-Louise. Ganz unten war ein zugeklebter Umschlag, der allem Anschein nach noch nie geöffnet worden war. Ich sah ihn genau an. Der Umschlag war unbeschädigt. Warum hatte ihn Johann Gottfried nicht aufgemacht? War er zu feige gewesen? Meine Hände zitterten, als ich den Umschlag aufriss. Mein Liebster, dein langes Schweigen ist schmerzlicher als jede, noch so bittere Antwort. Mein Herz ist voll Verzweiflung. Der Arzt ist um das Kind sehr besorgt. Ich werde es nicht behalten können. Ich bin am Ende. Mein Leben entgleitet mir. Gott möge mir vergeben. Lebe wohl. Für immer deine Marie-Louise. Es war der letzte Brief. Was war dann geschehen? Ich hoffte, ein paar Notizen oder vielleicht ein Tagebuch meines Urgroßvaters zu finden. Vergeblich. Die Kiste war leer. Ratlos saß ich am Boden und legte die Papiere zurück. Als ich eine alte Zeitung in die Hand nahm, fiel aus ihr ein Umschlag, der viele Papiere enthielt. Ich nahm alles heraus. Oben lag ein gefaltetes Blatt. Es war eine Todesanzeige. Ich überflog atemlos den knappen Text. Marie-Louise Behren starb mit 22 Jahren unerwartet unter tragischen Umständen und wurde im engsten Familienkreis am 28. August 1911 begraben. Aus einem Zeitungsausschnitt ging hervor, dass die Geigerin Marie-Louise Behren sich das Leben genommen hatte. Die restlichen Papiere waren Zugfahrkarten, Hotel- und Postbelege. Teils in Deutsch, teils in Italienisch, Rumänisch, Albanisch, manche in kyrillischer Schrift. Es kam mehrmals der Name meines Urgroßvaters vor. Alle Belege stammten aus dem Sommer 1911. Es war nicht schwer, die Reiseroute zu rekonstruieren. Manche Zettel waren mit handschriftlichen Notizen, die von ihm selbst stammen mussten, versehen. Jedenfalls, Johann Gottfried Viborny kam bis in die albanische Stadt Tirana. Er verbrachte dort 2 Wochen. Er stieg im Gasthof Bogelec ab, dem heutigen Hotel Excelsior. Er wohnte also vor mehr als 80 Jahren in demselben Haus, in dem ich vor kurzem abgestiegen war. Aus den Papieren glitt ein Foto. Ich erstarrte. Marie-Louise Behrendt war das Mädchen auf meinem Gemälde. Das Bild war also für mich bestimmt gewesen und hatte Jahrzehnte auf mich gewartet. Ich musste es wieder haben. Ich begab mich auf den Weg zu Elias nach Tirana. Ich weiß, es ist sehr spät, aber ich konnte unmöglich bis morgen warten. Solange ich noch lebe, ist es nicht zu spät. Was fehlt Ihnen? Die Jugend. Wo ist das Bild? Es wartet. Keine Angst. Es ist schwer zu erklären, aber ich muss das Bild wieder haben. Es ist wichtig für mich. Ja. Du wirst es gleich mitnehmen. Ich will meine Ruhe. Das Bild schläft nicht. Und ich auch nicht. Wie kamen Sie eigentlich zu dem Bild? Mein Vater hat es bekommen von dem versoffenen Bogelatsch. Er hat alles für ein paar Gläser Schnaps verschenkt. Aber das habe ich dir doch schon alles erzählt. Ja. Aber wie kam dieser Bogelatsch zu dem Bild? Oh, das weiß niemand. Ihn kannst du nicht fragen? Der ist da unten. Oh, vielleicht ein Gast in seinem Gasthof hat es vergessen oder wollte vergessen, was weiß ich. Frage das Bild. Es ist da hinten. Todmüde von der langen Reise kam ich zu Hause an. Trotzdem hängte ich das Bild noch auf, bevor ich schlafen ging. Ich träumte eine wirre Geschichte. Ich war in einer bergigen Landschaft auf der Flucht. Ich stieg einen steinigen Bergpfad in den Karpaten hinauf. Auf meinem Rücken schleppte ich eine riesige Geige, die ich von meinen Verfolgern in Sicherheit bringen musste. Es wehte ein eisiger Wind und ich fror erbärmlich. Am Ende meiner Kräfte angelangt, erreichte ich eine Anhöhe, wo ein einsames, verwahrlostes Hirtenzelt stand. Aus dem Zelt trat Elias heraus und winkte mir zu. Ich war gerettet. Ich wollte ihn begrüßen, brachte aber kein Wort heraus, denn ich hatte ein fest zugeschnürtes Tuch auf dem Mund und ich brachte mit meinen geschwächten Händen den Knoten nicht auf. Als ich auf Elias zulief, rutschte ich aus. Die schwere Geige fiel auf die Steine und zerbarst. Aus ihr, wie aus einem Nest, flogen beschriebene Papierblätter heraus, die wie weiße Vögel ins Tal hinuntersegelten. Elias verschwand und ich sank erschöpft und verzweifelt zusammen. Ich rang nach Luft. Mein Herz pochte. Ich lag völlig erschöpft und wehrlos am Boden, als aus dem Zelt ein junges Mädchen mit einem langen Gewehr herauskam. Es war Marie-Louise. Langsam kam sie auf mich zu. Du hast alles zerstört, Johann. Marie-Louise legte den eiskalten Gewehrlauf an meinen Kopf und drückte ab. Nicole stand an meinem Bett. Sie nahm ihre Hand von meiner Stirn und sah mich liebevoll an. Als sie aber am nächsten Morgen das Bild wieder sah, wollte sie sofort das Haus verlassen und wie des Öfteren nie mehr betreten. Diesmal war die Sache ernst. Ich zog alle Register meiner Überredungskunst, die in einer heftigen Liebeserklärung mündete, die auf dem alten Perserteppich, dem stummen Zeugen aller freudigen und traurigen Ereignisse in unserer Familie, ihren hemmungslosen Höhepunkt fand. Ich berichtete Nicole von der bewegenden Liebesgeschichte zwischen Marie-Louise und meinem Urgroßvater. Ich spürte, dass diese alte Liebesgeschichte die zwischen mir und Nicole zunächst einen heftigen Konflikt ausgelöst hatte, unsere Beziehung festigen würde. Wir kamen uns tatsächlich sehr nahe. Nicole wohnte jetzt bei mir. Sie wurde ruhiger. Ihre Wandlung fand auch in ihrem Äußeren einen Niederschlag. Sie legte sich eine neue Frisur zu, mit der sie weicher, fast romantisch wirkte. Es war nicht zu übersehen, dass Marie-Louise eine ähnliche Frisur hatte. Ich fühlte mich noch immer zu Marie-Louise hingezogen. Und ich besuchte sie heimlich in der Nacht. Marie-Louise, ich musste zu dir kommen. Ich sah das Bild kaum. Das eigenwillige Licht, das ihr Gesicht umgeben hatte, dieses vibrierende Schimmern, das in der Dunkelheit aus dem Bild herauszuströmen schien, all das war weg. Ich stand auf und berührte sie. Ihre Haut war rau und kalt. Ihre Augen nahmen mich nicht mehr wahr. Sie waren tot. Das Bild lebte nicht mehr. Aber ich spürte, dass sie irgendwo in der Nähe sein musste. Oben im Schlafzimmer lag Nicole ruhig atmend. Sie schlief wie ein Kind. Ich kniete mich neben ihr Bett und betrachtete ihr wunderschönes Gesicht. Zu meinem Erstaunen konnte ich in dem Halbdunkel alles bis ins letzte Detail erkennen. Die Unruhe ihrer Augenlider, das Zittern ihrer Wimpern, winzige Zuckungen ihrer Mundwinkel. Was träumte sie wohl? Ihr Gesicht strahlte Ruhe und Geborgenheit aus. Ich musste sie küssen. Was machst du? Schlaf nur. Ich bin bei dir, Marie-Louise. Sie hörten in unserer Reihe Die andere Seite, eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart aus dem Jahr 1994. Blick aus dem Jenseits, ein Hörspiel von Jerzy Ort, mit Hans-Georg Panschak als Sven Wiborny, Christine Schönfeld als Nicole und Marie-Louise, sowie Ernst Konarek als Elias Turkanu. Regie Andreas Weber-Schäfer.